Diese Klippenspringer bei den Teufelsfelsen, die waren ja echt atemberaubend. Just. Bob. Woher kam das? Der Schrei kam von dort hinten, würde ich sagen. Los, hin, Kollegen! Da! Da, eine Frau! Ja! Miss, was ist los? Oh mein Gott! Werden Sie verfolgt? Mein Monster! Wir gehen irgendwie hier helfen? Im Wald! Da oben ist ein Monster! Ha? Mach, dass ihr wegkommt! Schnell! Oh, laufen Sie doch nicht weg! Nee! Oh Mann, die war ja zu Tode erschrocken. Monster? Sie hat etwas von einem Monster gesagt. Ja, eine äußerst interessante Bemerkung, der wir unbedingt auf den Grund gehen sollten. Kommt! Hältst du das wirklich für eine gute Idee, Erster? Es wird schon dunkel und wir haben keine Taschenlampen dabei. Ach, jetzt komm schon, Zweiter. Sicher hat sich die Frau nur von einem Schattenspiel oder einem knorrigen Baum erschrocken. Ja, und warum sehen wir danach, wenn da gar nichts ist? Weil wir, wenn wir Glück haben, vielleicht doch mal auf ein echtes Monster treffen. Hm. Los. Warum mussten wir nur diese angebliche Abkürzung durch den Pinienwald nehmen? Wir kennen uns hier in Santa Clara doch überhaupt nicht aus. Da vorne hinter dem massiven Zaun, ist das ein Haus? Ja, du hast recht, Bob. Da hat sich jemand sein Haus mitten ins Nirgendwo gebaut. Aha. Das sehen wir uns mal aus der Nähe an. Los! Hey, ein Zaun aus lauter Speeren. Wahnsinn. Und dahinter eine riesige Hecke. Da will jemand auf keinen Fall unerwünschten Besuch haben, würde ich sagen. Ich versuche mal, meinen Kopf durch den Zaun zu stecken und durch die Äste zu gucken. Und? Das ist ja irre. Das sieht ja hier fast aus wie ein Museumsdorf oder sowas. Was? Ja, zwei uralte Häuser, eine Turmruine. Was? Ein Marktplatz, sogar mit Brunnen. Bob, schieb deinen Kopf nicht zu tief zwischen die Speere, er könnte stecken bleiben. Au, oh, oh. Ah, Hilfe! Hilfe, aufhören! Hey. Lass mich! Bob, was ist denn? Bob! Das gibt's doch nicht! Was war denn das? Ich weiß nicht. Was? Ich hab nur irgendwie so eine haarige Klaue gesehen. Die hat meinen Arm gepackt. Hier, guck mal! Was? Und dann waren da... Meine gelb leuchtende Augen. Jetzt ist sie weg. Oh, das Monster. Das war das Monster. Kollegen, wir gehen sofort zur Polizei. Irgendetwas stimmt hier nicht. Daher sollten wir so schnell wie möglich Maßnahmen ergreifen, damit nicht noch mehr Menschen in Gefahr geraten. Ja. Komm, weg hier. Minuten später betraten die drei Detektive das Büro des Sheriffs von Santa Clara. Guten Abend. Guten Abend, hallo. Wir müssen unbedingt mit Ihnen sprechen, Sheriff. So? Worum geht es denn? Die drei Detektive schilderten Sheriff Pickett, was geschehen war. Doch seltsamerweise schien ihn die Geschichte überhaupt nicht zu beeindrucken. Mit amüsiertem Gesichtsausdruck hörte er zu, spielte dabei Gedanken verloren mit seinem Siegelring und schlürfte seinen Kaffee. Ach, da macht euch mal keine Sorgen, ihr drei. Was? Keine Sorgen, aber da oben... Spukt es schon seit geraumer Zeit. Huhu. Ich weiß davon. Und einmal wurde sogar schon Anzeige deswegen erstattet. Wir sind drauf und haben uns umgesehen. Ja, aber man hat mich hier wirklich... Wenn ihr mich fragt, machen sich ein paar vorwitzige Teenager einen Spaß daraus, die Leute zu erschrecken. Wie lange geht das denn da oben schon so, Sheriff? Tja, so 5, 6 Wochen, würde ich sagen. Seit Baron weggezogen ist, klar. Seitdem haben die Kerle da oben sturmfreie Bude und veranstalten ihren Schabernack. Sie sagten gerade Baron. Baron? Doch nicht etwa Stephen Baron? Doch, doch. Genau der. Der Game-Papst? Stephen Baron? Der wohnt da oben? Stephen Baron. Hat der nicht einen Autounfall? Ich meine, etwas darüber gelesen zu haben. Ja, das ist richtig. Einen ziemlich schweren sogar. Aha. Das dürfte jetzt ein Jahr her sein. Er war lange von der Bildfläche verschwunden. Dann hat man ihn noch ein paar Mal im Rollstuhl gesehen und vor ungefähr 6 Wochen ist er da oben ausgezogen. Und wieso? Keine Ahnung. Es geht das Gerücht um, dass er schwer krank ist und dass er sich deshalb irgendwohin zurückgezogen hat. Wer könnte uns denn zu Barons Anwesen und seinem Verbleib etwas Näheres sagen, Sheriff Pickett? Tja, eigentlich weiß ich niemanden. Baron lebte sehr zurückgezogen und hatte mit niemandem aus Santa Clara Kontakt. Das Einzige, was mir einfällt und wo ihr es mal versuchen könntet, sind die schwierigen Jungs. Was für Jungs? Das sind die von der Organisation Sternenleiter. Sie kümmert sich um mittellose Jugendliche. Kaufinteressenten für das Anwesen sollen sich an sie wenden. Vielleicht kann man euch dort weiterhelfen. Die Stiftung Sternenleiter hatte sich im Erdgeschoss eines kleinen weißen Hauses am Stadtrand von Malibu eingerichtet. Nachdem Justus geläutet hatte, empfing sie einen Mr. Ryan Holbrook an der Tür und führte die 3 Detektive in sein Büro. Setzt euch doch. Ja, danke schön. Also, ihr hattet auch Ärger da oben bei dem Grundstück von Mr. Baron. Auch? Wieso, war schon mal jemand deswegen bei Ihnen? So ist es. 2 Interessenten. Sie hatten wegen des Anwesens angerufen und wollten sich erst mal die Umgebung ansehen, bevor wir den ersten Termin vereinbarten. Doch dazu kam es dann nicht mehr. Ich habe aber auch noch von 2 anderen Vorfällen gehört. Jemand hat behauptet, von einem Gargoyle oder so ähnlich angefallen worden zu sein. Gargoyle? Eine Art hundeköpfiger Dämon mit mächtigen Schwingen und 3-fingerigen Klauen. Ja, das war's. Ich hoffe, euch ist nichts passiert. Naja, wir sind mit einem Schrecken davongekommen. Ja, gerade eben. Das kann ich mir vorstellen. Und jetzt wollt ihr Anzeige erstatten? Ja, also deswegen sind wir nicht zu Ihnen gekommen, Mr. Holbrook. Uns interessieren vielmehr die Umstände und Hintergründe, die mit diesen sonderbaren Vorkommnissen in Zusammenhang stehen. Hi, Ryan. Ich brauch mal schnell einen Aktenordner. Bis später. Das war Cole Benedict, mein Sekretär. Waren wir stehen geblieben? Wir würden gerne einiges über das Anwesen und über Mr. Baron erfahren. Zum Beispiel, ob die Gerüchte um seine Erkrankung der Wahrheit entsprechen und ob er deswegen seinen Besitz in Santa Clara verkaufen will. Nun ja, dass Mr. Baron sterbenskrank ist, stimmt. Deshalb hat er sich auf irgendeine Insel in Europa zurückgezogen und die Abwicklung des Verkaufs von seinem Anwesen uns übertragen. Aber warum wollt ihr das eigentlich wissen? Ihr habt doch sicher kein Interesse an Dragon Court. Dragon Court? So heißt Mr. Barons Anwesen. Ach so. Mr. Holbrook, der Grund, weshalb wir uns für diese Geschichte interessieren, ist dieser. Darf ich Ihnen unsere Karte geben? Drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall 3 Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Ja. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Detektive also. In wessen Auftrag arbeitet ihr? Noch arbeiten wir für niemand, aber wenn Sie wollen, ermitteln wir gerne in Ihrem Auftrag. Diese Vorfälle scheinen Sie doch ziemlich zu belasten. Das kann man wohl sagen. Dragon Court entwickelt sich allmählich zum reinsten Albtraum für uns. Nicht nur, dass immer weniger Leute am Kauf interessiert sind. Jetzt werden auch noch erste Stimmen laut, die behaupten, dass unsere Jungs hinter dem Spuk stecken. Unsere schwierigen Jungs. Den erhofften Geldsegen können wir uns jetzt wohl abschminken. Wie ist das mit dem Geldsegen gemeint? Mr. Baron schenkt den Verkaufserlös der Stiftung. Tatsächlich? Ha, und warum? Weil, vielleicht, weil Mr. Barron selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Mhm. Außerdem hat er keine Verwandten. Haben Sie denn nie mit ihm darüber gesprochen? Ich habe Mr. Barron nie zu Gesicht bekommen. Alle Informationen, Urkunden, Unterlagen und Aufträge wurden uns von seinem Anwalt auf schriftlichem Weg übermittelt. Oh. Um noch einmal auf den Spuk zurückzukommen, Mr. Holbrook, wann genau begann das eigentlich? Wartet. Wenn ich mich nicht irre, genau einen Tag nach dem... Moment. Zusammen mit unserer Immobilienanzeige in der LA Post ist dieser Brief hier erschienen. Mhm. Es hat sich herausgestellt, dass er am selben Tag in verschiedenen Zeitungen und auf diversen Online-Plattformen veröffentlicht worden ist. Ach. Und danach ging der ganze Monsterzirkus los. Von wem stammt der Brief? Ich weiß es nicht. Hier, ihr könnt ihn lesen. Hm. Hör zu, Kollegen. Es ist an der Zeit, ein Geheimnis zu lüften, das schwer auf meiner Seele lastet. Ein Frevel, der einst an Liebenden verübt. Die Höhle des Drachen birgt meine Schuld. Nimm an, das Quest, das dich hinter den schwarzen Bergen zum Haus des Hexers führt. Tritt ein, wenn du die Antwort weißt. Im Haus weist ein silberner Blick dir den Weg in beiden Welten, deren Tor nur der 20. Sohn Leonardos im Maul des Gnoms öffnet. Der gespaltene Weg dich sodann über luftige Leitern im eisigen Flug und durch atemlose Dunkelheit dorthin führt, wohin am Ende jeder gelangen soll. Möge Gott mit dir sein und mir verzeihen. Der schwarze Ritter. Der schwarze Ritter. Haben Sie eine Ahnung, wer damit gemeint sein könnte, Mr. Holbrook? Der schwarze Ritter ist nicht nur eine Figur aus Barons Online-Spiel Das Land der Drachen, sondern der zentrale Avatar schlechthin. Wenn man so will, der König seines virtuellen Landes. Avatar? Peter, darunter versteht man eine künstliche Figur in der virtuellen Welt, mit der sich ein echter Spieler gewissermaßen darstellt, das weiß doch jeder. Ach so, ja. Also, der Brief ist zeitgleich mit der Annonce zum Verkauf von Barons Haus erschien. Und einen Tag danach begann der Spuk. Ist doch seltsam, oder? Da gibt's so einiges, was seltsam ist. Na, und glaubt ihr jetzt immer noch, dass ihr uns helfen könnt? Ja. Wir tun, was wir können. Und wir haben einige Erfahrungen gerade in Fällen solcher Art vorzuweisen. In Ordnung. Ich engagiere euch. Findet heraus, was auf Dragoncourt los ist. Und deshalb schlage ich vor, dass wir jetzt auf direktem Weg dorthin fahren. Wie? Jetzt gleich? Je früher der Fall geklärt ist, desto besser. Also, worauf warten wir noch? Na gut. Okay. Nachdem Mr. Holbrook hinter einem Mauerstein ein verstecktes Zahlenschloss zu Mr. Barons Anwesen aktiviert hatte, öffneten sich die Tore zu einer anderen Welt. Und die drei Fragezeichen erblickten, was die Dunkelheit und der Zaun am Abend zuvor verborgen hatten. Oh, wow, sind wir hier im Mittelalter gelandet? Schwarze Felsen, ein Bach, Häuser im Fachwerkstil. Ja, und das Hauptgebäude da hinten, ist das ein Schloss, ist ein Boot, ein Palast oder? Ja, wohl alles zugleich, Kollegen. Ja. Hier hat Barron seiner Fantasie freien Lauf gelassen und die Gebäude aus etlichen Märchen und Sagen miteinander kombiniert. Hm. Kommt, Jungs, ich zeige euch zunächst das Haus. Ja. Auf dem gesamten Areal befinden sich Bewegungsmelder. Mhm. Ohne die richtige Kombination für das Zahlenschloss am Tor oder am Haupthaus geht sofort eine Sirene los. Aha. Und in Malibu wird die Polizei alarmiert. Aha, verstehe. Tisch. So. So, dann mal rein in die gute Stube. Ja. bin gespannt. Hier im Haus müsst ihr besonders vorsichtig sein. Aha. Überall sind Vorrichtungen, die ungebetenen Gästen das Leben sehr schwer machen können. So. Ja. Wie denn zum Beispiel? Bleibt mal stehen. Wenn ich zum Beispiel diese Bodenfliese hier betrete, dann... Oh. Die Fliesen gleiten zur Seite. Da führt eine steile Rutsche in die Tiefe. Unglaublich. Ja. Und von diesen Fallen gibt es hier drin und draußen auf dem Grundstück noch viel mehr. Ach. Einbrecher haben hier nichts zu lachen. Kommt weiter. Aber immer schön bei mir bleiben. Ja, auf jeden Fall. Baron hat sein Anwesen in vielerlei Hinsicht dem Land der Drachen nachgestaltet. Manches Detail findet sich genauso, sowohl im Computerspiel als auch hier auf Dragoncourt wieder. Das Moor, das Spiegellabyrinth oder die Schlangengrube im westlichen Wehrturm. Schlangengrube? Das hört sich ja toll an. Ich führe euch erstmal durchs ganze Haus. Draußen geht's dann weiter mit der Kampfarena und dem Areal mit Treibsand. Das allerdings nur einen Meter tief ist, was jedoch als vorübergehendes Gefängnis für einen Einbrecher völlig ausreicht. Der Arme. Die drei Detektive kamen sich vor wie in einem Traum. Allmählich wurde ihnen klar, wie exzentrisch Stephen Baron sein musste. Gegen Ende der Führung umrundeten sie einen der Teiche und schritten durch hohes Gras. Was war das? Das kam aus der Richtung. Ja, los, weiter hin. Wir sind gleich zurück, Jungs. Okay. Sieh dir das an, Bob. Eine Pyramide. Ja. Die Stufen führen zu einer Aussichtsplattform. Das ist ein Opferaltar. Aber wer oder was hat da eben so unheimlich gezischt? Das werden wir hoffentlich gleich wissen. Du gehst links rum und ich gehe rechts rum. Sollten wir nicht besser zusammenbleiben? Nein, auf gar keinen Fall. Du links, ich rechts. Bis gleich. Ja. Verdammter Mist! Wo bin ich denn hier gelandet? Ist das eine Bärenfalle? Oh Mann! Wie komme ich denn hier wieder raus? Überhaupt nicht! Mensch! Peter! Peter! Hier bin ich! Peter! Zweiter, bist du das? Jetzt hör mal auf mit dem Quatsch! Der Sturz war übel genug! Das wahrscheinlich nur eine Monstermaske war, habe ich einen Riesenschrecken bekommen. Ich habe den Typen ja noch davonlaufen sehen. Ich bin hinterher, aber plötzlich war er weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Also, der Kerl muss die Zahlenkombination in Erfahrung gebracht haben, sonst wäre er nicht unbemerkt aufs Grundstück gekommen. Aber woher kennt er den Code? Tja, noch tappe ich vollkommen im Dunkeln. Und was tippst du da gerade in die Tastatur ein, Esther? Ich logge uns in das Spiel Land der Drachen ein. Ach. Okay. Die Anmeldung ist abgeschlossen. So, wir können rein. Kommt, setzt euch dazu. Gut. Musstest du denn was dafür bezahlen? Nein, das Spiel ist kostenlos. Ich vermute aber, dass es sich über Attribute, Fähigkeiten, Eigenschaften und solche Dinge finanziert, die man für seinen Avatar kaufen kann. Ja, dann lass uns doch einen einfachen Avatar basteln. Wir wollen uns hier nur mal kurz dran umsehen. Ja. Ich klicke uns ins Menü. Da. Wie wär's mit einem Waldläufer? Ja, Waldläufer, super. Dann können wir wenigstens schnell vor den Monstern abhauen. Okay. Einige Klicks später war ein Waldläufer namens Scarlock fertig. Und die drei Detektive konnten das Land des Drachen betreten. Es gab zwei Möglichkeiten, sich im Spiel mit anderen Figuren zu unterhalten. Über einen Chat und über Internettelefonie. Wie das ging, erklärte ihnen ein Mitspieler namens Zyklon. Nach ein paar Klicks konnte sich Justus über ein Mikrofon mit der Figur unterhalten. Also, Zyklon, wir machen uns da mal auf den Weg. Nimm dich in Acht, Scarlock. Nicht jeder hier drin ist so friedlich gesinnt wie ich. Danke für deine Tipps. Zyklon, sagen dir eigentlich die schwarzen Berge und das Haus des Hexers etwas? Ja, sicher. Aber das sind Orte, die du als Neuling unbedingt meiden solltest. Dort ist es sehr gefährlich. Inwiefern? Seltsame Gestalten, äußerst aggressive Monster, tückische Fallen. Du solltest da noch nicht hingehen. Habe verstanden. Aber wenn ich später mal hin will, wo liegen denn diese Orte? Im Osten, hinter dem Wald von Krecher, jenseits des Sees ohne Weg. Da beginnen die schwarzen Berge. Und auf der anderen Seite, am Fuße des Teufelskopfes, des höchsten Gipfels, liegt das Haus des Hexers. Von hier aus sind es 2 Tagesmärsche. Hm. 2 Tage? Ja, wenn man sonst nichts zu tun hat. Aber es dauerte nur 2 Stunden, bis die Jungen an dem angegebenen Ort waren. Im Wald von Checha fanden die 3 Detektive eine Flasche, der mit viel Rauch ein Djinn entstieg. Ihr habt alte Hab befreit, also gewähre ich euch 3 Wünsche. Dann bring uns zunächst zum Haus des Hexers, alter Hab. So sei es. Ging ja fix. Hey, das ist doch das Fachwerkhaus, das wir auf Dragon Court gesehen haben. Auf jeden Fall sieht es fast genauso aus. Es gibt noch eine Parallele, Kollegen. Seht euch die Tür an. Oder besser gesagt, die Figur in der Mitte des Türblatts. Ja, eine Fratze. Das könnte ein Gnom sein oder ein Troll. Hey, wartet mal. Genau so ein steinernes Monster befindet sich vor dem Dragon Court Anwesen am Eingangstor. Ja, du hast recht, Zweiter. Wartet mal. Wie war das gleich in dem Brief, den uns Mr. Holbrook mitgegeben hat? Moment. Hier. Deren Tor nur der 20. Sohn Leonardos im Maul des Gnoms öffnet. Maul des Gnoms? Es dürfte klar sein, dass wir durch diese Tür da müssen. Wozu wir aber die Frage des Hexers lösen müssen. Hier im Spiel ist aber kein Hexer, der eine Frage stellt. Ja, und wir sollten da keinesfalls so einfach reinfassen. Es riecht verdammt nach einer Falle. Ja, dann klick doch mal unseren Flaschengeist an, Erster. Na, probieren kann ich's ja mal. Ja? Du hast mich gerufen, Gebieter. So ist es, alter Hab. Unser 2. Wunsch lautet: Fasse in das Maul des Gnoms und hole heraus, was du daran findest. Zu Befehl, Gebieter. Hier dein 3. Wunsch. Goldener Schlüssel. Der Djinn fliegt weg. Aber, hey, das waren doch nur 2 Wünsche. Ja, also ins Maul fassen und rausholen, was da drin ist, das hat er wohl als 2 Wünsche gezählt. Ach, egal. Wir haben den Schlüssel. Ich klicke ihn an. Und schließe die Tür auf. Okay. Dann mal rein in die gute Stube. Spärlich eingerichtetes Zimmer. 2 Fackeln an der Wand. Und da hängt ein Gemälde. Geh mal näher ran, Justus. Moment. prunkvoll gekleidetes Adelspaar. Es sitzt unter einem purpurnen Baldachin und blickt in die Ferne. Das Bild passt ja überhaupt nicht hier rein. Ja, stimmt. Und ich bin mir sicher, dass ich es schon auf Dragon Court gesehen habe. Ja, Moment mal. Ja, genau. Das hängt im Haupthaus, in einem der Gänge. Wer kommt denn da ins Zimmer? Ein Gargoyle. Das ist genau derselbe Gargoyle, den ich auf Dragon Court gesehen habe, als ich in der Erdgrube gefangen war. Wie heißt denn der? Ach, Mann, ist die Schrift klein. Syrox. Lauf aus dem Zimmer, Just. Du musst unseren Skarlok in Sicherheit bringen. Schnell! Vorsicht, Erster! Ach nein, jetzt hat er uns ausgenockt. Mit einem Morgenstern. Unsere Spielfigur löst sich auf. Was war das denn? Hm. Jemand, der nicht will, dass man ihm in die Quere kommt. Weder im Spiel noch auf Dragon Court. Vielleicht jemand, der mit der Entschlüsselung des Briefes weiter ist als wir. Hm. Er hat die Tür des Hexers überwunden und kennt die Zahlenkombination von Dragon Court. Ja, vielleicht steht der Code eventuell in verschlüsselter Form in dem Brief. Hm, ja, ich gucke ja schon. Wir sollten gleich nach Dragon Court zurückfahren und dort einiges überprüfen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir noch mehr Übereinstimmungen zwischen den beiden Welten finden werden. Und wir müssen herausfinden, was dahinter steckt. Und was der Brief damit zu tun hat. Ja. Kurze Zeit später parkte der dritte Detektiv seinen Käfer neben der Einfahrt zu Dragon Court. Die Jungen stiegen aus und liefen als erstes zu dem steinernen Gnom in der Mauer. Jetzt haben wir aber keinen Djinn, der für uns da reinfasst. Freiwillige vor. Ich mach's. Geh mal ein Stück zur Seite. Ja. Und? Ist da was? Eine Zahlentastatur. Ach. Ich versuch mal die 6765. Das ist dieselbe Kombination, die Mr. Holbrook in die Tastatur hinter dem Mauerstein eingegeben hat. Ja, und was hat das alles mit dem Leonardo da sonst was und seinem 20. Sohn zu tun, von denen im Brief des Schwarzen Ritters die Rede ist? Das ist doch total schräg. Schräg? Schief? Pisa! Peter, du bist ein Genie! Was? Ich? Leonardo da Pisa, auch genannt Fibonacci. Er lebte um 1200 und ist vor allem für die unendliche Fibonacci-Folge bekannt, bei der sich die jeweils folgende Zahl aus der Summe der beiden vorhergehenden Zahlen ergibt. Und wenn man jetzt... Moment. Moment, Ruhe. Fibo, was? Keine Ahnung. Ja, ja. Die 20. Zahl dieser Folge ist die 6765. Wirklich? Also dann will der Brief tatsächlich eine Parallele zwischen dem Land der Drachen und Dragon Court herstellen. Aha. Ja, jetzt müssen wir nur noch wissen, wer ihn geschrieben hat und ja, warum. Hm. Vielleicht Stephen Baron selbst. Ach, welchen Grund sollte er dazu haben? Er will das Haus loswerden. Da hat er sicher kein Interesse daran, dass sich da oben irgendwelche Online-Freaks rumtreiben. Ja, wer weiß denn sonst noch so gut über Dragon Court Bescheid? Und was hat dieser jemand vor? Er möchte auf irgendetwas aufmerksam machen. Solange Baron auf Dragon Court wohnte, hatte er keine Möglichkeit, dieses Geheimnis zu offenbaren. Ja. Aber warum der Brief? Warum dieses Rätsel? Das werden wir herausfinden. Kommt, Kollegen. Erster, hä? Wonach suchen wir eigentlich? Nach weiteren Hinweisen. Vor allem solchen, die uns im Hinblick auf den Brief mehr Klarheit verschaffen. Gespaltener Weg, luftige Leitern, ihr wisst schon. Aha. Ja. Und wir sollten herausfinden, ob wir einen Blick auf das Gemälde im Haus des Hexers werfen können. Gut. Los. Ja. Doch obwohl die drei Detektive einen großen Teil des Grundstücks erkundeten, stießen sie auf keinen weiteren Anhaltspunkt. Als das Tageslicht allmählich schwand, machten sie sich auf den Weg zum Haupthaus, um das Gemälde in Augenschein zu nehmen. Und dort wartete eine Überraschung auf sie. Kollegen, seht doch! Die Tür, sie steht sperrangelweit offen. Ja, vielleicht ist Mr. Holbrook auch noch mal hierher gekommen. Das werden wir gleich wissen. Kommt. Mr. Holbrook? Hallo? Merkwürdig. Wir müssen jetzt das Hexenhaus suchen, das wir aus dem Spiel kennen. Ja. Da drüben, da ist es. Ja. Da geht's lang. Hoffentlich ist nicht abgeschlossen. Und? Das Glück ist auf unserer Seite. Das Bild. Das Bild, es ist weg. Hier hat es gehangen. Ich bin mir ganz sicher. Man sieht auch deutlich den hellen, rechteckigen Fleck an der Wand. Was hat denn das zu bedeuten? Da kommt jemand. Schnell, wir müssen uns verstecken. Hinter dem Vorhang. Kannst du was sehen, Just? Wer kommt denn da? Es ist Knoll Benedict, Holbrook-Sekretär. Und ist er wieder weg? Ja. Er hat die leere Stelle an der Wand gesehen und ist gleich weitergelaufen. Mr. Holbrook! Du? Ja, wir! Aber was? Guten Abend. Wir wollten noch ein paar Erkundigungen einholen und... Sag mal, welcher Idiot schmeißt denn da einen Stein durch die Scheibe? Das war haarscharf an deinem Kopf vorbei, Just. Ja. Ich renn raus und schnapp mir den Kerl. Der ist doch längst über alle Berge, Peter. Was macht ihr denn hier? Auch Ihnen guten Abend, Mr. Benedict. Wir sind nach Dragoncore zurückgekehrt, um Antworten auf unsere Fragen zu suchen. Und dann haben wir gesehen, dass das Gemälde verschwunden ist. Als wir Schritte gehört haben, sind wir schnell hinter den Vorhang gehuscht, weil wir dachten, dass der Bilderdieb zurückkommt. In unser Büro wurde auch eingebrochen. Was? Erzählen Sie. Die Schlüssel zu Dragoncore sind gestohlen. Was? Und sämtliche Unterlagen über das Anwesen vernichtet worden. Deshalb sind wir hier. Wir hatten befürchtet, dass der Einbrecher das Haus ausräumt. Angefangen damit hat er ja schon. Wann hat der Einbruch stattgefunden? Kurz nachdem wir das Büro gegen 5 Uhr verlassen hatten. Hätte ich nicht ein paar Dokumente vergessen und wäre nochmal ins Büro zurückgekommen, hätte ich den Schlamassel erst morgen früh entdeckt. War denn das gestohlene Gemälde besonders wertvoll? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Details über die Einrichtung standen in den Unterlagen, die jetzt verbrannt in unserem Kamin liegen. Chef, wir haben doch eine Menge Fotos auf unserem Rechner. Für die Internetannoncen. Vielleicht ist dieses Gemälde da auch dabei. Stimmt, Cole. Und ich glaube, mich sogar zu erinnern, dass das Gemälde tatsächlich fotografiert worden ist. Also, auf ins Büro. Ja. Wie auf einem Schlachtfeld. Wirklich nette Einbrecher. Und da im Kamin befindet sich alles über Dragoncore. Ich will doch gleich mal im Rechner nachsehen. Einen Moment. Hier. Da ist das Bild. Wir haben es tatsächlich und noch dazu in einer sehr guten Aufnahme. Seht es euch an. Darf ich mal? Keine Signatur. Das Gemälde sieht sehr modern aus. Ja, und wenn die Jahreszahl in der oberen rechten Ecke stimmt, dann ist es sogar nagelneu. Das Bild stammt aus diesem Jahr. Hm. Das ist in der Tat sehr bemerkenswert. Lässt sich irgendwie herausfinden, wer die beiden Personen auf dem Bild sind? Ich habe, wie bereits gesagt, keine weiteren Angaben darüber. Und da wir nicht wissen, wer es gemalt hat, können wir auch den Künstler nicht fragen. Hm. Können wir denn einen Ausdruck davon haben? Kein Problem. Mein Sekretär wird das für euch erledigen. Danke. Ich muss nur schnell neues Papier in den Drucker einlegen. Einen Moment. Mhm. Und, Mr. Holbrook, ich würde Sie gerne noch etwas fragen. Ja? Es geht um Mr. Benedict. Wie gut kennen Sie ihn eigentlich? Cole? Hm? Glaubst du etwa, dass er etwas mit der Sache... Nein. Cole ist ein... Arbeitet er schon lange für Sie? Nein, erst seit ein paar Monaten. Aha. Mr. Barron hat seine Einstellung erbeten, als er unserer Stiftung das Haus überlassen hat. Cole Benedict ist ein alter Freund der Familie Barron. Okay. Kollegen, das hätten wir. Die E-Mail-Lawine rollt. Da bin ich ja mal gespannt, ob jemand was mit dem Gemälde anfangen kann. Also, ich glaube, dass es sich bei dem Bild aus dem Hexenhaus und der Abbildung in Mr. Benedicts Rechner nicht um ein und dasselbe Bild handelt. Und woran machst du das fest, Bob? Also, mir ist nicht der geringste Unterschied aufgefallen. Es ist nur so ein Gefühl, Peter. Ich kann es dir erst sagen, wenn ich beide Bilder nebeneinander sehe. Dann schlage ich vor, dass wir uns erstmal wieder ins Land der Drachen begeben. Ich habe uns bereits eingeloggt. Ah, gut. Auf zu Runde 2. Ja. So. Wie wär's diesmal mit einem Zwerg? Okay. Und in eine schlagkräftige Waffe sollten wir auch investieren, falls uns der Gargoyle noch einmal über den Weg läuft. Oh ja. Und den Zwerg nennen wir Skinny, okay? Also ich finde das eher unpassend. Der Zwerg verkörpert ja gewissermaßen uns drei. Ach so. Dann lass ihn uns Gimli nennen. Gimli. Wie den Zwerg aus Herr der Ringe. Ah. Gut, Moment. Gimli. So, das hätten wir. Unser alter Spielstand ist noch gespeichert. Wir können im Haus des Hexers weitermachen, wo wir letztes Mal gescheitert sind. Mhm. Auch mit einem neuen Avatar. So. Okay. Dann lass Gimli mal vor das Gemälde treten, Just. Da. Ich hab's doch gewusst. Wovon sprichst du? Hier, die Frau auf dem Bild aus dem Online-Spiel, ja? Die hat eine Krone, ja, und kein Diadem auf dem Kopf. Und der Mann, der sitzt links von der Frau. Ja, zeig mal. Seht ihr? Ja, das ist aber noch nicht alles. Seht euch auf dem Monitor mal genau die Augen des Mannes an. Fällt euch was auf? Der Typ schielt. Ja. Der hat den kompletten Silberblick. Silberner Blick? Ihr erinnert euch? Ja, der Brief. Der Brief, wo ist der Brief? Wo habe ich den hingelegt? Ach, hier. Weist ein silberner Blick dir den Weg in beiden Welten? Ja, das ist ein Hinweis. Ja. Dass der Kerl schielt, das soll uns irgendetwas sagen. Das könnte bedeuten, dass einem das Schielen verrät, wohin man dort gehen muss. Und zwar sowohl auf Dragoncourt als auch hier in der virtuellen Welt. Ach, es bringt einen zum gespaltenen Weg, wenn ich den Brief richtig interpretiere. Mhm. Allerdings erschließt sich mir momentan noch nicht, wo der sein soll. Oh nein, da kommt jemand. Hm? Oh, und es hört sich nicht gut an. Ja. Oh, ein Ork. Wie heißt der? Vardok. Ah, hier schwingt ein Säbel. Just nach links, du musst nach links. Ja. Vorsicht! Okay, jetzt gib ihm was auf die Mütze, Erster. Los doch! Mit der Streitachse mal auf die 12. Ja! Schneller! Mach doch, komm schneller! Ja! Sehr gut. Du, das war ganz großer Sport, Justus. Ja. Das Türrätsel muss der Ork auch schon gelöst haben. Es sei denn, man kommt noch auf einem anderen Weg ins Haus. Also ich denke, wir werden noch auf eine Menge anderer Figuren treffen, die das Rätsel des Schwarzen Ritters lösen wollen. Hm. Bleibt nur die Frage, wie viele Spieler mittlerweile herausgefunden haben, dass das Rätsel auch auf Dragon Court und in der Realität stattfindet. Ich mach mal einen Screenshot von dem Gemälde. Moment. So. Oh, oh, seht mal, Freunde, da kommt schon wieder jemand. Ist das eine Elfe? Guinevere. Guinevere? Der Sage nach ist das die Frau von König Arthos. Aha. Seid gegrüßt, Fremder. Darf ich auf eure Milde hoffen? Ich bin nur eine schwache Frau in diesem bedrohlichen Gefilde. Ah. Und? Dann darf ich euch zum Zeichen meines Dankes einen Trank reichen, der euch für eure nächste Bewährungsprobe unverwundbar macht. Na, unverwundbar ist klasse, Erster. Trinkt das Zeug. Das ist sicher eine gute Fee oder so. Ja, ich weiß nicht. Ich muss runter mit der Brühe. Oh, so schön. Was ist denn jetzt los? Das darf nicht wahr sein. Na, Gimli hat sich aufgelöst. Ach, wir sind so dermaßen dämlich. So dämlich. Wie konnten wir nur darauf hereinfallen? Die hat unseren Zwerg vergiftet. Ach. Die Tante hat Gimli gekillt. Wir dürfen in dem Spiel niemandem trauen. Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Hey, doch, Blacky, wir sind ja nicht taub. Justus Jonas von den drei Detektiven? Ja, hier ist Fred. Ah, hallo Fred, was können wir für dich tun? Also ich rufe wegen eurer E-Mail-Lawine an. Aha. Mein Freund Dave hat mir das Zeug geschickt und wo ich schon mal die Chance habe, den drei Fragezeichen zu helfen, dachte ich, ich rufe euch persönlich an. Kannst du uns etwas zu dem Gemälde sagen? Also über das Gemälde weiß ich nicht. Oh. Aber über das Diadem, das die Frau trägt. Ja? Ich bin mir ganz sicher, dass es ein Teil des Drachenschatzes ist. Ein Teil des Drachenschatzes? Wie meinst du das? Ich beschäftige mich viel mit alten Schätzen, das ist mein Hobby. Der Drachenschatz wird auf das 9. Jahrhundert datiert und wurde vor ungefähr 80 Jahren von Archäologen in Südschweden gefunden. Ach. Man glaubt, dass er die Grabbeigabe eines bedeutenden Fürsten für seine Frau war, die er sehr geliebt hat. Und mit dem Diadem bist du dir ganz sicher, Fred? Woran hast du es denn wiedererkannt? An dem Smaragd. Er ist unverwechselbar und hat sogar einen eigenen Namen. Die Träne des Nordens. Des Nordens? Okay. Super, Fred. Das sind wirklich wichtige Informationen für uns. Aber eine Frage hätte ich noch. Wo befindet sich der Schatz im Augenblick? Das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Außer den Dieben. Diebe? Der Schatz wurde gestohlen? Vor über 25 Jahren bereits. Und seitdem ist kein einziges Stück des Schatzes wieder aufgetaucht. Oh, verstehe. Ja. Danke, dass du uns angerufen hast. Nichts zu danken, Justus. Bis später. Ja. Was ist denn dazu? Sehen wir uns den Drachenschatz doch mal etwas näher an. Lass mich mal an den Rechner, Justus. Mhm. Ja. So. Ja. Und? Moment noch. Drachenschatz, ja. Da ist er. Gut, was haben wir hier? Sammlung normannischer Grabbeigaben, 24 Einzelstücke, ungeheuer wertvoll, wurde vor 27 Jahren gestohlen in Los Angeles. Wie, in L.A.? Ja, hier steht, der Schatz war im Rahmen einer Wanderausstellung im Museum of Ancient Art zu sehen. Er wurde auf mysteriöse Weise gestohlen und bis heute hat man weder die Diebe noch ein einziges Stück des Schatzes gefunden. Ach. Seht mal hier, auf der Seite sind auch einige Fotos von Einzelstücken des Drachenschatzes abgebildet. Ein Dolch... Ein Ring und ein Armreif. Lass mal sehen. Oh. Na, hier ist noch ein Artikel über den Diebstahl. Ja. Moment. Freunde, das gibt's ja nicht. Was hast du denn? Na, hört euch das mal an. Hier steht, demnach wurden die Museumsnachtwächter gegen 5 Uhr morgens niedergeschlagen. So, als man sie ein paar Stunden später bewusstlos auffand, war der gesamte Schatz verschwunden. Tja, nachts im Museum. Ja, und was ist daran jetzt so spektakulär? Ratet mal, wie die beiden Nachtwächter hießen. Lester Pickett und Stephen Barron. Nein. Na, hier ist auch noch ein Foto von den beiden. Zeig mal. Hier. Das ist tatsächlich Sheriff Pickett. Das gibt's doch nicht. Und Stephen Barron. Sein Gesicht war schon oft in der Zeitung zu sehen. Sie sind natürlich viel jünger als jetzt, aber ja, sie aber sind es. Ohne jeden Zweifel. Ja. Unglaublich. Ja, und das fangen wir jetzt mit diesem Wissen an, Justus? Ich schlage vor, dass ihr euch um die Realität kümmert und Sheriff Pickett einen Besuch abstattet, während ich ins Spiel gehe und dort das Rätsel weiterverfolge. Einverstanden. Und, wie gehen wir jetzt mit Pickett um? Unterhaltet euch mit ihm. Okay. Geht dabei aber behutsam vor. Er darf auf keinen Fall erfahren, was wir wissen. Lasst wie nebenbei ein paar Stichwörter fallen und achtet darauf, wie er reagiert. Vielleicht drückt er ja von selbst mit der Sprache raus. Gut. Hast du denn schon einen Verdacht? Nein. Aber wir können niemandem trauen. Bob hatten Glück, denn Sheriff Pickett befand sich in seinem Büro und arbeitete. Und er war diesmal nicht allein. An einem Schreibtisch saß ein hagerer, kleiner Mann mit schütterem Haar und einem dünnen Schnauzbart. Ein kleines Namensschild wies ihn als Deputy B. Zabriskie aus. Ah, die jungen Detektive. Ja. Na? Wie viel Gauner habt ihr schon dingfest gemacht? Keinen, Sheriff. Leider. Die Sache wächst uns über den Kopf. Von welcher Sache sprichst du denn? Die Vorfälle oben in Dragon Court. Ah, ja. Der Unfug, den diese Rotzbengel veranstalten. Und den seid ihr jetzt auf der Spur, ja? Naja, wir waren bei dieser Stiftung, die sie uns genannt haben. Und der Leiter, Mr. Holbrook, hat uns gebeten, dem Treiben auf Dragon Court auf den Grund zu gehen. Aber wir kommen irgendwie nicht voran. Ja, und daher suchen wir im Moment alles, was mit Stephen Barron zu tun hat. Tja, ich weiß auch nicht mehr als das, was man über ihn in den Zeitungen lesen kann. Und begegnet bin ich ihm nur einmal, drüben im Drugstore. Aber das ist schon Jahre her. Bei unseren Ermittlungen über Barron stolpern wir auch dauernd über so einen Begriff. Wie hieß der nochmal, Peter? Drachenschatz. Ja, genau, oder? Das war's. Drachenschatz. Und das Wort, das taucht in vielen seiner Spiele auf. Und auch oben auf Dragon Court. Ich hab von Computerspielen nicht viel Ahnung. Mich interessiert das ganze Zeug auch nicht. Wendet euch damit besser an Ben. Nicht wahr, Ben? Ja. Du bist der Fachmann. Noch nie gehört, Chef. Ach. Aha. Naja. Ich gehe da mal eine Runde drehen. Okay, aber vergiss nicht zu tanken. Keine Sorge, bis später. Kann ich sonst noch was für die jungen Herrschaften tun? Nein. Ich glaube, das war's fürs Erste. Dürfen wir denn noch mal vorbeikommen, wenn wir Fragen haben? Ja, na klar, stets zu Diensten. Ach, gut. Dankeschön. Vielen Dank. Wiedersehen, Jungs. Ciao. Wiedersehen. Ah, Mr. Benedict, Sie hier? Ja, so kann's kommen. Und ihr, ich meine... Wir wollten ohnehin gerade gehen, dann haben Sie den Sheriff ganz für sich. Ja, dann, bis später, Jungs. Ja. Bis später. Bis später. Holbrook Sekretär, was macht der denn hier? Keine Ahnung. Komm. Wir machen das sein. Justus. Na. Hi, Erster, was gibt's? Pass auf, ich drück kurz die Lautsprechertaste, damit Peter mithören kann, ja? Also, erzähl mal. Es geht um den Ausdruck des gestohlenen Gemäldes. Aha, okay. Ich hab's durch puren Zufall herausgekriegt. Man muss die Augen unscharf stellen. Die Augen unscharf? Wie meinst du das? Kollegen, es handelt sich um ein Stereogramm. Ein 3D-Bild. Ach so ein Magic-Eye-Zeug? Hm? Ein in den Mustern verstecktes 3D-Bild, das man nur erkennt, wenn man schielt? Ja, exakt. Ah. Man muss das Gewand des Mannes mit einem silbernen Blick betrachten. Ach, Silberblick. Ja, und was ist darin zu sehen, Justus? Die Turmruine auf Barons Anwesen. Dort müssen wir hin, sowohl im Spiel als auch auf Dragon Court. Ist das Stereogramm auch auf dem Bild aus dem Online-Spiel zu sehen? Fehlanzeige. Ja, damit dürfte klar sein, wieso das echte Gemälde gestohlen worden ist. Nur mit dessen Hilfe kommt man weiter. Ja, aber wieso hat Barron diesen 3D-Hinweis in das Bild einarbeiten lassen? müssen wir klären, Kollegen. Seht euch die Ruine mal an. Ich habe sie im Land der Drachen auch gerade entdeckt. Wenn einer von uns etwas herausgefunden hat, telefonieren wir. Okay. Ich werde mir dann später Onkel Titus Pickup leihen und zu euch stoßen. Ja, und wenn wir auf den Typen treffen, der das Gemälde geklaut hat? Der weiß ja wohl inzwischen auch, dass es am Turm weitergeht. Ja, ihr müsst vorsichtig sein. Mhm. Im Zweifelsfall haltet ihr euch zurück und beobachtet nur. Okay, einverstanden, Just. Eine Frage habe ich aber noch. Ja? Wart ihr schon bei Sheriff Pickett? Allerdings. Er saß mit einem Deputy namens Zabriskie in seinem Büro. Aber Pickett hat nicht die geringste Reaktion auf unsere Anspielung, die Dragon Court betreffen, gezeigt. Und gerade als wir das Büro verlassen wollten, erschien plötzlich Holbrooks Sekretär auf der Bildfläche. Mhm. Cole Benedict? Ja. Was hat der denn beim Sheriff verloren? Keine Ahnung, Just. Die ganze Situation war total skurril. Gut, damit beschäftigen wir uns später. Macht euch jetzt auf den Weg. Je früher ihr auf Dragon Court eintrefft, desto besser. Verstanden. Okay, bis später, ja? Okay. Komm. Justus betrat das Land der Drachen und machte sich direkt auf den Weg zu dem Turm. Dort traf er auf die Elfe Guinevere, die scheinbar dasselbe Ziel hatte. Zur gleichen Zeit hatten auch Peter und Bob auf dem echten Dragon Court die Ruine gefunden und mit einem mulmigen Gefühl im Bauch betreten. Okay, Zweiter. Wir sehen uns hier drin kurz um, ne? Und dann schließen wir uns mit Justus kurz. Mhm. Ist ja nicht wirklich gemütlich hier. Und gelüftet wurde hier auch schon lange nicht mehr. Da hinten, das ist eine Wendeltreppe, oder? Los, komm. Die Treppe führt sowohl nach oben als auch in den Keller. Ja, aber hinauf können wir uns schenken. Sieh doch, überall auf den Stufen liegen Gesteinsbrocken. Und da oben, da fehlt ein großes Stück der Treppe. Also abwärts. War ja klar. Na, zum Glück sind die Grubenlampen an der Wand eingeschaltet, sonst konnte man überhaupt nichts sehen. Ein Gang. Und eine Weggabelung. Rechts oder links? Wir gehen links. Ich meinte eigentlich, wer von uns rechts und wer links nimmt. Wir sollen uns aufteilen? Na klar. Also schön. Ich nehme den rechten Weg. Okay. In 10 Minuten treffen wir uns wieder hier. Ja. Dann sehen wir weiter. Ja. Und wenn was ist, ja? Schreien, Bob. Du kannst gerne schreien, ich rufe, okay? Bis gleich. Langsam und vorsichtig schlich Bob durch den Gang, bis hinter einer Biegung plötzlich eine massive Wand auftauchte. Och, na toll, eine Sackgasse. Oh nein, ein Gargoyle. Oh. Hau ab, verschwinde, oder ich hau dir den Stein hier gegen den Kopf. Nein, nicht, warte. Ich nehme die Maske schon ab. Wer bist du denn? Was machst du hier unten? Ich heiße Matthew. Aha. Ich dachte, ich hole das alte Halloween-Kostüm aus der Kommode und erschrecke meine Konkurrenten. Aha. Damit mir keiner bei Barons Rätsel in die Quere kommt. Ich hatte schon einen Mordsbammel, dass du dir was getan haben könntest, als du da gestern plötzlich in der Grube lagst. Naja, für die Grube konntest du ja nichts. Da bin ich schließlich von selbst reingefallen. Ja, aber ich hätte dir helfen müssen. Na, dann wärst du aber auch nicht mehr so furchteinflößend gewesen, oder? Sag mal, Matthew, wenn ich das richtig verstanden habe, hast auch du den Brief des Schwarzen Ritters gelesen, oder? Na klar. Der Schwarze Ritter wurde verwundet und liegt im Sterben. Aha. Und jetzt sucht er einen würdigen Erben, der die Regentschaft über das Land der Drachen antreten kann, wenn er einmal nicht mehr ist. Ganz bestimmt bekommt der Sieger am Ende des Quests Ein Preis, der ihn in die Lage versetzt, dieses schwierige, aber höchst ehrenvolle Amt anzutreten. Ein Preis. Und was für ein Preis soll das sein? Also ich glaube, dass dem Sieger alle Geheimnisse im Land der Drachen offenbart werden. Er wird alle machtvollen Kräfte erlangen. Jedes Wissen wird ihm zuteil. Er wird jede Kunst beherrschen. Moment mal. Du denkst, das alles ist nur ein Spiel? Na, was denn sonst? Und bist du hier auf Dragon Court schon anderen Konkurrenten begegnet? Oh ja, dem Drachen. Aha. Aber dem geht man besser aus dem Weg. Ein übler Zeitgenosse. Wieso? Hattest du Ärger mit ihm? Vorhin hat er mir aufgelauert. Ach. Er hat mich gepackt und mir meine Maske heruntergerissen. Dann hat er gesagt, dass ich mich weiter hier herumtreiben darf. Aber dass er mich im Auge behalten wird und dass ich ihm sagen soll, wenn ich auf etwas Merkwürdiges stoße. Das hat er gesagt, ja? Aber den Preis des Schwarzen Ritters werde ich mir holen. Aha. Oh. Moment mal. Ich muss eh weiter. Ja, tschüss. Ja. Tschüss. Just, du glaubst ja gar nicht, was ich gerade... Lange Erklärung, bleibt mir jetzt keine Zeit. Guinevere, die böse Elfe aus dem Spiel, hat mich unten im Keller der Turmruine durch den rechten Gang gehetzt. Was? Er endet an einer Felsklippe. Es ist die Klippe, an der wir vorgestern die Klippenspringer beobachtet haben. Ja, und? Da hing eine Strickleiter von den Klippen hinab. Aha. Luftige Leitern, verstehst du? Eisiger Flug, atemlose Dunkelheit. Dort unten muss das Ziel unserer Suche liegen. Ach so, du sprichst von den Zitaten aus dem Brief von diesem schwarzen Ritter. So ist es. Guinevere hat mich von der Felskante gestoßen. Ich bin ins Meer hinabgestürzt und dann hieß es plötzlich Game Over. Ja, und was hat das jetzt alles zu bedeuten, Justus? Wo ist Peter? Ich hoffe, er ist bei dir. Peter ist jetzt nicht... Ach. Ich meine, gut, er ist... Guinevere hat sich sofort nach unserer virtuellen Begegnung ausgelockt. Ich befürchte, dass sie auf dem Weg zum echten Turm ist. Oh Gott. Ich werde sofort Inspektor Cotter informieren. Ja, mach das. Peter schlich vorsichtig durch den rechten Gang. Plötzlich veränderte sich das Licht in dem muffigen Stollen. Es wurde heller. Der Gang führte ins Freie. Als er nach draußen trat, stand er auf der Teufelsklippe, dem Felsen der Klippenspringer. Das ist ja merkwürdig. Ah, ein Drache! Mit einem Smartphone. Da wären wir beide also. Wobei es für dich besser gewesen wäre, nie hierher zu kommen. Hände hoch! Wer sind Sie? Nehmen Sie die Maske ab! Du gehst jetzt schön langsam an die Felskante heran. Was? Aber das können Sie doch nicht machen. Ich kann es, weil ich es muss. Ihr kommt mir nicht in die Quere. Los jetzt! Aber ich werde das nicht überleben. Das ist genau der Zweck der Übung. Ich zähle jetzt bis drei. Wenn du bis dahin nicht gesprungen bist, werde ich mit ein bisschen Blei nachhelfen. Nein. Eins. Bitte. Zwei. Bitte nicht. Drei. Peter spürte den unangenehmen Druck in den Ohren, aber er war erleichtert. Er hatte es geschafft, trotz der gewaltigen Höhe in das Wasser einzutauchen, ohne sich dabei zu verletzen. Aber schon spürte er die nächste Gefahr. Mit erbarmungsloser Gewalt wurde er von einer Strömung erfasst und auf den Grund des Meeres gezogen. Seine Lunge krampfte sich zusammen. Plötzlich zog ihn der Sog in einen Tunnel. Wo bin ich? Eine Unterwasserhöhle. Das gibt's doch nicht. Hey. Was ist denn das? Das gibt's doch nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Eine Stunde später hielt ein Polizeiwagen vor Sheriff Picketts Büro. Inspektor Cotta, Justus und Bob sprangen heraus und stürzten in die Amtsstube. Nanu. Haben es die Herrschaften heute aber eilig. Wo ist Peter? Wie bitte? Was ist denn mit dir los? Wovon sprichst du? Wir kommen direkt von Mr. Barons Anwesen. Unser Freund Peter ist dort spurlos verschwunden. Aber das ist Ihnen ja sicher bereits bekannt. Einen Moment. Was soll das alles? Ja, und wer sind Sie denn überhaupt? Inspektor Cotta, Police Department Rocky Beach. Oh. Können wir euch helfen? Ich kann Ihnen nur raten, die Karten endlich auf den Tisch zu legen. Ihr müsst allesamt sturzbetrunken sein. Das Gefühl habe ich auch. Einen sehr schönen Ring tragen Sie da, Sheriff. Was fiebt? Dieser Ring hier ist ein Teil des Drachenschatzes. Jenes Schatzes, der vor 27 Jahren aus dem Museum of Ancient Art in Los Angeles gestohlen wurde. Oh. Zu einer Zeit, in der Sie und Mr. Barron dort Nachtwächter waren. Als wir das erste Mal in Ihrem Büro waren, ist mir der Ring bereits aufgefallen. Pech für Sie, dass ich ihn auf einem Foto im Internet wiedererkannt habe. Sie haben gelogen. Sie kennen Mr. Barron viel besser, als Sie uns gegenüber zugeben wollten. Und auch der Drachenschatz ist Ihnen offensichtlich sehr wohl bekannt. Sie stecken hinter allem, Sheriff. Sie wollten auf Barrons Anwesen freie Bahn haben. Keiner außer Ihnen sollte das Rätsel des Schwarzen Ritters lösen. Und um das zu erreichen, haben Sie auch nicht davor zurückgeschreckt, unseren Freund Peter... Wo ist er? Hört zu, Jungs. Ich weiß nicht, was hier gespielt wird. Aber Tatsache scheint zu sein, dass eurem Freund etwas zugestoßen ist. Das hat oberste Priorität. Dem sollten wir zuerst nachgehen. Dann können wir noch einmal in aller... Peter! Weiter! Wo kommst du denn auf einmal her? Und wie siehst du überhaupt aus? Oh! Gehen Sie ruhig an Ihr Handy, Deputy Zabriskie. Oder darf ich Sie weiter Guinevere nennen? Zwei Tage nach den dramatischen Ereignissen saß Ryan Holbrook zusammen mit den drei Detektiven und Inspektor Cotta auf der Südterrasse von Stephen Barrons Anwesen. Er las den Brief, den Peter zusammen mit dem Drachenschatz in der Unterwasserhöhle entdeckt hatte. Na, da bin ich ja mal gespannt. An den glücklichen Finder. Ich danke dir. Du bist es, der mich endlich von dieser Bürde befreit. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich, Stephen Barron, habe diesen Schatz, der vor dir liegt, gestohlen. Doch ich brachte es nicht fertig, ihn zu verkaufen. Die Liebesgabe eines Fürsten an seine Frau. Verhökert an den Meistbietenden. Ich schäme mich zutiefst. Aber obwohl mich mein Gewissen täglich plagte, wollte ich den Schatz auch nicht zurückgeben. Noch nicht. Seine Geschichte wurde zu einer Quelle der Inspiration für mein Spiel Land der Drachen. Ich nahm ihn mit nach Dragoncourt und verbarg ihn tief in dieser Höhle. Aber irgendwann, das schwor ich mir, würde ich den Schatz wieder zurückgeben. Dann traf mich das Schicksal. Ich erlitt einen schweren Unfall, der mich seither an den Rollstuhl fesselt und erhielt kurz darauf die niederschmetternde Diagnose, dass mein Leben bald zu Ende sei. Wie sollte ich den Schatz jetzt zurückgeben? Es war mir von jetzt an nicht mehr möglich, in die Drachenhöhle zu gelangen. Jemand anderes musste den Schatz nun heben und ihn zurückbringen. Und vielleicht wird durch dieses mein Bekenntnis auch ein Teil der Schuld getilgt. Daher bitte ich dich, edler Finder aus tiefstem Herzen, bringe den Schatz dorthin zurück, woher er kam. Erlöse das Liebespaar. Erlöse mich. Stephen Baron. Also, verstehe ich richtig. Baron und Pickett haben damals zusammen den Drachenschatz gestohlen und jeder bekam die Hälfte. Wobei Pickett seinen Teil gleich an einen Sammler verkauft hat. Bis auf den Ring. Den behielt er gewissermaßen als Erinnerung an seinen großen Coup. Was ihm dann zum Verhängnis wurde, weil du den Ring wiedererkannt hast, Justus. Übrigens konnten wir den Sammler inzwischen ausfindig machen. Pickets Hälfte des Schatzes lag zum Glück noch vollständig bei ihm im Tresor. Toll. Baron jedoch hat seinen Teil behalten und Pickett war das überhaupt nicht geheuer. Deswegen ließ er sich gleich nach seiner Ausbildung nach Santa Clara versetzen, um Baron im Auge zu behalten. Im Klartext hat er ihm wohl eher jahrelang mit dem Zaunpfahl gewunken. So nach dem Motto, ich sehe dich, machst du Blödsinn und bringst uns in Schwierigkeiten, sitze ich als Polizist am längeren Hebel. Ja, dass er es dabei aber nicht auf die andere Hälfte des Schatzes abgesehen hatte, wie wir zunächst angenommen hatten, wissen wir ja inzwischen. Was uns zu Zabriskie bringt. Einem Computerfreak mit einem sehr ungewöhnlichen Handy-Klingelton. Und genau der hat ihn dann ja auch verraten. Ja, ganz richtig. Aus Pickets Reaktion auf Peters Verschwinden mussten wir schließen, dass er offenbar wirklich nichts mit den aktuellen Vorgängen zu tun hatte. Und als dann plötzlich Zabriskies Handy klingelte, wusste ich, dass ich dieses Klingeln schon vorher einmal gehört hatte. Bei meiner Begegnung mit der Elfe Guinevere im Land der Drachen. Als wir ihn zu Hause aufgesucht haben, lag das Drachenkostüm noch über dem Stuhl. Daraufhin hat er gestanden, dass er Pickets Computer ausspioniert hat und Hinweise auf dessen und Barons Geschichte gefunden hat. Ja. Wenig später entdeckte er in der Zeitung das Rätsel des Schwarzen Ritters. Zabriskie zählte eins und eins zusammen und erkannte sehr schnell, wohin ihn der Brief führen konnte. Er registrierte sich für das Spiel und besorgte sich ein Smartphone, um von jedem Ort aus online gehen zu können. So konnte er die Aktion aller seiner Gegenspieler verfolgen und gegebenenfalls schnell eingreifen. Ganz genau. So hat er auch das Gemälde gestohlen und schließlich Peter über die Klippen getrieben. Ja. Wir haben Zabriskie überführt, Pickett hinter Gitter gebracht und haben nach 27 Jahren den Drachenschatz wiedergefunden. Aber eine Frage ist immer noch offen. Und die wäre? Wie konnte Baron einen Brief in der Höhle hinterlegen, in dem von seiner Behinderung die Rede ist, wenn er nach eigener Aussage nicht mehr in der Lage war, dort hinunterzugehen? Matthew hat's geschafft. Soeben wurde der Gargoyle als neuer Herrscher über das Land der Drachen eingesetzt. Aha. Und das ganz ohne die Information, die wir hatten. Aha. Und was ist mit dem Schwarzen Ritter? Ja, der hat nur sein Schwert dagelassen. Matthew bekommt es gerade überreicht. Kollegen, hier, das müsst ihr euch ansehen. Ist gerade eine E-Mail an uns eingetroffen. Echt? Die ist von Stephen Baron. Aha. Lass mal sehen. An die drei Fragezeichen. Ihr werdet euch sicher schon gewundert haben, wie ich im Rollstuhl in die Höhle gelangen konnte. Nun, das mit der unheilbaren Krankheit stimmt nicht. Es geht mir sehr gut und ich genieße das Leben hier auf dieser Insel, zumal ich endlich wieder diesen unerträglichen Bart und die Brille in der Verkleidung als Mr. Cole Benedict los bin. Die Krankheit ist nichts weiter als eine Notlüge, die mich vor weiteren Nachstellungen schützen sollte. In ein paar Monaten wird die Welt auch von meinem Tod erfahren und dann, tja, dann wird endlich ein neues Kapitel in meinem Leben aufgeschlagen werden. Natürlich kann ich euch nicht daran hindern, mein Geheimnis zu verraten und euch jetzt auf die Suche nach mir zu machen, damit mich eine gerechte Strafe ereilen möge. Aber ich glaube, ihr wisst, dass ich genug gelitten habe. Außerdem habe ich meine Spuren recht gut verwischt und ich denke, dass es sehr schwer werden wird, mich zu finden. Lebt wohl, Stephen Baron, alias der Schwarze Ritter, alias Cole Benedict.